Heute, 5 Jahre nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, gedenken wir nicht nur der Opfer dieser rassistischen Mordserie, sondern erinnern auch an Burak Bektaş. Burak wurde vor 4,5 Jahren am 5. April 2012 gegenüber des Neuköllner Krankenhauses ermordet und 2 seiner Freunde lebensgefährlich verletzt. Die Überlebenden beschreiben die Tat als Hinrichtung auf offener Straße. Ein Vorgang, den wir von den Morden des NSU kennen. Weißer Mann schießt wortlos und ohne Vorwarnung auf Migranten. Burak Bektaş wurde wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU ermordet. War das eine Nachahmungstat? War der Mörder ein Rassist? Viele Fragen, keine Antworten. Die Polizei hat bis heute keine Ermittlungsergebnisse erzielt. Seit der Tat kämpfen Familie und Angehörige darum, dass der Mord aufgeklärt und ihr Sohn nicht vergessen wird. Schon früh äußerte Melek Bektaş, Buraks Mutter, den Wunsch nach einem Gedenkort, der nicht übersehen werden könne und so ihren Sohn und den unaufgeklärten Mord im Bewusstsein der Menschen verankere. Die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş hat diese Idee aufgegriffen und setzt sich nun gemeinsam mit den betroffenen Überlebenden, den Angehörigen und Freundinnen für einen sichtbaren und lebendigen Gedenkort. Wir finden, dass der Tatort hier an der vielbefahrenen Rudower Straße für solch ein Gedenken nicht so gut geeignet ist. Er bietet nur wenig Platz und begrenzte Möglichkeiten, ihn zu gestalten. Stattdessen kommt die Grünfläche, auf der wir stehen und die dem Bezirk Neukölln gehört, für das Vorhaben in Frage. Hier wollen wir einen lebendigen und öffentlichen Ort des Erinnerns schaffen. Für die künstlerische Gestaltung dieses Ortes hat die Kreuzberger Künstlerin Zeynep Delibalta auf Anfrage bereits den Entwurf einer Skulptur eingebracht. Diese findet bei der Familie und den Angehörigen sowie der Initiative breite Zustimmung und soll in der Mitte des Platzes stehen. Die Gestaltung der umliegenden Grünfläche haben Landschaftsarchitekten übernommen. Sie planen einen Platz, der zur Begegnung und zum Verweilen einlädt. Der so gestaltete Gedenkort soll die Erinnerung an Burak hier in Neukölln, wo er lebte und ermordet wurde, wachgehalten werden. Er soll für die Familie und Angehörigen ein Platz für ihre persönliche Erinnerung und Trauer sein. Er soll andererseits ein sichtbares Zeichen dafür sein, dass die Tat bis heute nicht aufgeklärt ist. Damit verweist er auch auf die weiteren unaufgeklärten Morde an Migrantinnen und auf den alltäglichen Rassismus, dem Menschen mit Migrationsgeschichte auch in Neukölln ausgesetzt sind. Außerdem soll er ein Ort des Lernens sein, an dem sich Schüler und Schülerinnen und andere Interessierte mit dem Mordanschlag und gesellschaftlichen Rassismus auseinandersetzen können. Es ist uns sehr wichtig, das Gedenken selbst in die Hand zu nehmen. Denn die Auseinandersetzung mit den Morden des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds und anderen rechten Morden zeigt, wie die staatliche Gedenkpolitik oftmals auf den symbolischen Abschluss des Vergangenen zielt. In Hamburg wurde etwa eine Seitenstraße ohne Anwohnerin nach dem Hamburger NSU-Opfer Süleyman Taschküpü benannt. In Kassel wurde ein zuvor namenloser Platz nach Halit Yozgat benannt, obwohl sein Vater und viele weitere Engagierte forderten, die holländische Straße nach ihm zu benennen, in der sich das Internetcafé befand, in dem er erschossen wurde. Die Möllner Rede wird im Exil gehalten, weil das öffentliche Gedenken die Betroffenen und ihre Stimmen ausgeschlossen hat. Diese Beispiele zeigen, dass die offizielle Gedenkpolitik dazu neigt, das Gedenken an die Opfer zu vereinnahmen oder zu verfälschen. Um ein angemessenes Gedenken zu gestalten, braucht es daher die vehementen Stimmen von betroffenen Angehörigen und Unterstützerinnen. Ein aktives Erinnern greift immer auch in die öffentliche Debatte ein, in der Rassismus in all seinen gewaltsamen Ausprägungen häufig geleugnet oder relativiert wird. Wir wollen uns durch vielfältige Aktionen wie der heutigen den zukünftigen Gedenkort aneignen. Durch Veranstaltungen und Pressemeldungen die Öffentlichkeit informieren und dadurch den politischen Druck auf die ermittelnden Behörden aufrechterhalten. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Gedenktafel, die wir zum 4. Todestag Burak Bektaş in Zusammenarbeit mit der Initiative Hufeisern gegen Rechts am Tatort angebracht haben. Einige Menschen fühlten sich durch diese Tafel gestört und nur nach wenigen Tagen wurde sie mit Steinen beschädigt, sodass wir sie austauschen mussten. Außerdem wurde Müll über den bisherigen Gedenkort ausgekippt. Diese Vorfälle zeigen uns, dass wir mit unserem Engagement für die Aufklärung des Mordanschlags und einem aktiven Gedenken an Burak nicht nur mit Unterstützung rechnen können. Umso mehr sind wir darauf angewiesen, dass Menschen der Familie und den Angehörigen auf dem langen Weg bis zur Realisierung eines Gedenkortes zur Seite stehen und die Nachbarn und Nachbarinnen ihnen unterstützen. Unterstützung erhalten haben wir auch von der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung, die mit Beschluss vom Juni 2016 den Gedenkort begrüßt. Wir werden seitdem vom Museum Neukölln beraten. Außerdem haben sich das Berliner Theater Hebbel am Ufer, verschiedene Politikerinnen auf Bezirks- und Bundesebene und weitere Gedenkinitiativen bundesweit für den Gedenkort ausgesprochen. Im Oktober 2016 erhielt unsere Initiative für den geplanten Gedenkort den Hans-Frankenthal-Preis der Stiftung Auschwitz-Komitee. Dies alles und aktuelle Entwicklungen könnt ihr auf der Gedenkort-Webseite nachlesen. Ihr findet sie unter der Adresse www.gedenkort-für-burak.org. Auf der Webseite könnt ihr auch spenden, denn die Finanzierung des Gedenkortes, dafür werden 50.000 Euro benötigt. Der Gedenkort wird ausschließlich über Spenden finanziert, um den Angehörigen die gestalterische und politische Unabhängigkeit zu sichern. Deshalb sind wir auf jede finanzielle Beteiligung angewiesen. Also, unterstützt unsere Arbeit. Wir fordern, einen Gedenkort für Burak Bektaş zu schaffen und die konsequente Aufklärung dieses Mordes. Ein aktives Gedenken an alle Opfer rassistischer und rechter Gewalt, ob in Neukölln oder an anderen Orten.